1. Hiab erwidet daraufhin und sagt, 2. Gewiss, sei das Volk, und mit ukwer die Weisheit vergehen, bemerkt Hiab sarkastisch. 3. Auch ich besitz Verstand y ich stehe uken nicht nack, denn wem wer solches nicht bekannt. 4. Nun bin ich zum Spot meiner Freund geworden, obwohl Gott einst auf mein Gebiet hort, ich, de gerecht und from, word verspottet. 5. Wer sicher ist, veractet das Unglück und stoss diegenigen, deren Stand unsicher ist. 6. Die Zelte der Robe bleiben unversert, und Jean, die Gott Zorn herausfinden, leben sorglos, dasi ihren Gott scheinbar in ihrer Hand halten. 7. Frage doch die Tier, sie werden dich belehren, und die Vogel des Himmels werden es dir verkunden. 8. Oder sprich mit dem, was auf der Oder kriecht, und die Fische des Meers werden es dir erzählen. 9. Wer erkennt nicht durch all dies, dass die Hand des Herrn dies als geschaffen hat? 10. In seiner Hand liegt die Seel Jeds Lebewesens und der Geist Jeds menschlichen Körpers. 11. Praft nicht das or die Wort, so why der Gorman die Spies kostet? 12. Man sagt, bei den Alten findet man Weisheit, und langes Leben bringt Einsicht. 13. Doch bei Gott allein sind Weisheit und Stork, besitzt den Rat und die Einsicht. 14. Wenn et was niederiest, kann es niemand wieder aufbauen, wenn einsperrt, dem Word nicht mehr jeffnet. 15. Halte die Wasser Zurück, versiegen sie, laster sie los, verwusten sie die Erde. 16. Bei im Sind markten bestandig keet, so wolder erend als Orch der Verführer gehoren im. 17. Erfurt Ratscheren in die Verbannung und markt Richter zu Naren. 18. Er lost die Fesseln der Konige und legt ihnen einen Strickum die Haften. 19. Erfurt Priester in die Verbannung und stirs diegenigen, die lange Zeit best und hatten. 20. Er nimmt den bewarten die Sprech und beraubt die altesten Eiers gesunden Uteils Vermogens. 21. U beschattet Edel mit Verachtung und locket den Gürtel der Magtigen. 22. Er in felt tief verborgen dinge aus der Finsternis und bringt tief stunkel ans Licht. 23. A last Volker gross werden und vernichtet sie dann, a breitet Volker aus und last sie dann vertrieben. 24. Er nimmt den Anführen der Volker den Verstand und last sie in einer weglosen Wust am Herren. 25. Sie tappen im lichtlosen Dunkel am Her, und a last sie y betrunken schwanken.